Nummer 3. Sie hören eine Ansage auf dem Anrufbeantworter. Sie sind mit dem automatischen Anrufbeantworter des Cinemax verbunden. Wegen Renovierungsarbeiten bis Sonntag, den 17. Februar, finden in dieser Woche keine Filmvorführungen statt. Die Kinokassen sind dennoch von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am langen offenen Donnerstag sogar bis 20 Uhr. Während der Renovierungsarbeiten sind aber am Sonntag auch das Kino und die Kinokasse geschlossen. Nach den Arbeiten finden die Filmvorführungen wieder regulär statt. Dann ist das Kino auch wieder die ganze Woche geöffnet. Schauen Sie auch auf unserer Webseite unter www.cinemax.de.